schlucken es in Massen. Wen soll ich lieben und wen hassen? Für Freidenker, das Land geklaut und das Volk darf bezahlen, der Matrix gefangen. Die Kanzlerin schmeißt weg die Fahne.